بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir eine Aya uns näher angeschaut aus Surat al-Hashr, Surah 59, die 9. Aya, und da steigen wir noch einmal inshallah ein. Allah Azza wa Jal beschreibt in dieser Aya das enge Verhältnis zwischen den Muhajirin und den Ansar. Denn wir haben zuletzt besprochen die Auswanderung und wir sind immer noch bei diesem Kapitel und werden inshallah dann heute übergehen über die Situation in Al-Madina al-Munawwara. Allah Azza wa Jal beschreibt die enge Verbundheit zwischen den Muhajirin, das sind die Auswanderer aus Mekka, und die Ansar, die Helfer, die aus Medina den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt hat, mit den folgenden Worten: Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, das sind die Ansar aus Medina. Diejenigen, die in der Wohnstätte, das heißt in Medina, und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Wen lieben sie also? Die Muhajiri, genau, die aus Mekka. Und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Das heißt, die Ansar, Medina, sie empfinden in ihren Brüsten nichts gegen die, also kein Neid gegen diejenigen, gegen die Muhajirin, was ihnen gegeben worden ist. Was haben wir gesagt? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte ihnen etwas vom Vermögen der Banu Nadir gegeben, nachdem sie vertrieben worden sind. Und trotzdem waren die Ansar diesen gegenüber nicht neidisch, sondern sie wussten, dass sie das brauchen, deswegen haben sie das alleine bekommen. So haben sie etwas speziell für sich bekommen. Und sie ziehen sie sich selbst vor. Sie ziehen die Muhajirin sich selbst vor. Auch wenn sie selbst Mangel erlitten, selbst wenn sie darunter leiden müssten, würden sie ihr eigenes Vermögen teilen mit den Muhajirin, mit ihren Geschwistern. Obwohl sie sich überhaupt nicht kennen. Das ist wie wenn du heutzutage, du bist in Deutschland, und wenn das sozusagen, wenn wir sozusagen die Ansar wären, und da kommt aus einem anderen Land, meinetwegen aus Eritrea, kommen zum Beispiel die ganzen Muslime nach Deutschland, und weil sie brauchen unsere Hilfe und weil sie dort verfolgt werden, und jetzt sagt jeder von uns, wir nehmen einen Bruder aus Eritrea bei uns zu Hause auf und wir geben ihm so, die Hälfte unseres Vermögens, und der erbt jetzt von uns, wie als wäre er unser wirklicher Bruder. Und jemand, der zwei Frauen hat, der gibt ihm eine Frau ab und behält nur noch eine davon. Ja, das ist etwas Unglaubliches, was damals passiert ist. Wie die Herzen, also die gläubigen Geschwister geliebt haben, nur weil sie den gleichen Glauben gehabt haben. Diese Aya, liebe Geschwister, ist zweifellos ein Lob für die Muhajirin und die Ansar. Und Allah sagte, und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht, vor ihrem eigenen Geiz bewahrt bleiben, und zweifellos sind die Ansar vor ihrem eigenen Geiz und der eigenen Habsucht bewahrt geblieben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Und wenn Allah Azza wa Jal jemandem den Erfolg verspricht und jemandem verspricht, dass es ihm wohl ergehen wird, dann ist er zweifellos ein Paradiesbewohner und zweifellos gehört es zum Glauben, dass man sie liebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Ansar auch in mehr als einem Hadith gelobt. Einer der Hadithe ist der folgende. Und zwar bei Bukhari sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Lawla al-Hijra lakuntum ra'an min al-Ansar." Wäre da nicht die Auswanderung gewesen, dann wäre ich einer von den Ansar gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war aus Mekka. Und er musste auswandern, um dahin zu kommen. Und deswegen ist er sallallahu alaihi wasallam natürlich ein Muhajir. Auf der anderen Seite sagte er, ebenso sagte er: "Law salakatil ansar wadiyan aw shi'ban la salaktu wadiyal ansar aw shi'bahum." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß: Wenn die gesamten Menschen einen bestimmten Weg wählen würden und die Ansar würden einen anderen Weg nehmen, einen anderen Bergweg, ein anderes Tal zum Durchqueren wählen, dann würde ich das Tal wählen, das die Ansar gewählt haben. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ebenso ist es bei Sahih al-Bukhari über die Fatih, Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zu beten dort, wo er gerade beten musste. Das heißt, dort, wo ihn die Gebetszeit ereilt hat. Und danach hat er angeordnet, dass man eine Moschee bauen sollte. Und zwar hat er diese Moschee hat bauen lassen in einer Ortschaft, wo es Palmen gab. Und diese Palmen gehörten zwei Waisenkindern von dem Stamm Banu an-Najjar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Stück Erde von ihnen gekauft. Und dann haben die Muslime diese Erde geebnet und die Palmen geschnitten. Und sie haben die Moschee vorbereitet. Und sie haben sich unglaublich gefreut, weil sie zusammen eine Moschee bauen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur angeordnet, wie das gemacht werden soll, sondern er hat mit angepackt, hat die Steine mitgehoben und die Steine mitgesetzt und sie haben zusammen einen Spruch aufgesagt. Und ihr wisst, wenn man arbeitet und man sagt dabei Sprüche auf, die sich auch noch reimen, das stärkt einen. Und sie sagten, Allahumma innahu la khayra illa khayrul akhira fansuril ansara wal muhajira. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das mit ihnen zusammen, ist ein Bittgebet. O Allah, es gibt nichts Gutes außer dem Guten des Jenseits. Es gibt nichts wirklich Gutes außer das Gute, was es im Jenseits gibt. So hilf den Ansar und den Muhajirin. So hilf den Ansar und den Muhajirin. Auf Arabisch noch einmal: Allahumma la khayra illa khayrul akhira, fansuril Ansara wal Muhajira. Und das ist natürlich, wie dein Herz dich freut. Ihr wisst, wenn ein rechtschaffener Mensch für euch Bittgebete spricht und ihr hofft bei Allah, dass dieser rechtschaffene Mensch eure Bittgebete erhört, dann freut sich das Herz. Und man hat große Hoffnung darauf, dass Allah Azza wa Jalla dieses Bittgebet von diesen Menschen erhört. Wie ist es dann, wenn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam für sie Bittgebete spricht? Diese Auswanderung, liebe Geschwister, sie war natürlich sehr anstrengend für die Muhajirin. Und das ging nicht einfach so über die Bühne. Und das war nicht einfach so eine Auswanderung, dann haben sie plötzlich ein neues Zuhause gehabt. Sondern es war sehr anstrengend. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith in At-Tirmidhi, und At-Tirmidhi sagte, der Hadith ist Hassan und Gharib und Sahih. Er sagte, Wallahi, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam stellte sich einmal hin, auf dem Markt von Mekka, und offensichtlich war das irgendwann mal nach der Auswanderung. Er sagte, also nach der Auswanderung, wo er einmal nach Mekka zurückgekommen ist, wallahu alam. Er sagte, wallahi, innaki lakhayru ardillah wa ahabbu ardillah ilayya, walawla anni ukhrijtu minki ma kharajt. Er sagte, ich schwöre bei Allah, du bist... Er spricht sozusagen die Stadt Mekka an und die Erde von Mekka an. Du bist das beste Stück Land Allahs. Und du bist dasjenige Stück Land Allahs, das Allah am meisten liebt. Und wäre ich von dir nicht vertrieben worden, wäre ich niemals von dir fortgegangen. Das ist einer der Beweise für diejenigen, die Gelehrten, die gesagt haben, dass Mekka die wertvollste und gesegnetste und heiligste und wertvollste und Stadt bei Allah ist und diejenige ist, die Allah am meisten liebt. Weil es gibt manche Gelehrte wie Imam Malik, die gesagt haben, nein, Medina ist die wertvollste Stadt bei Allah Azza wa Jal. Und dieser Hadith weist darauf, dass es eben Mekka ist, Allah Ta'ala A'na. Den Muhajirin fehlt das Ganze. Natürlich, wenn man auf Arabisch sagt, Muhajirin, liebe Geschwister, ich sage das so, weil das ist so im allgemeinen Dialekt der Brauch normalerweise, aber Muhajirin und Muhajirun, das ist beides das Gleiche. Ja? Muhajirun ist sozusagen im Nominativ und Muhajirin ist im Dativ oder im Akkusativ. Einfach ein anderer grammatikalischer Fall. Aber wenn ich sage Muhajirin oder Muhajirun, ist das Gleiche. Die Muhajirin, liebe Geschwister, sie haben aufgrund der Wetterumstellung Probleme gehabt. Und es fiel ihnen nicht so einfach, von Mekka sich umzustellen auf Medina. Denn Mekka, liebe Geschwister, war eine Stadt, in der sie gehandelt haben. Das heißt, es war eine Handelsstadt. Und jeder, der dort gewohnt hat, war sozusagen im Handel tätig, im Kauf, im Verkauf, in der Produktion und so weiter. Medina allerdings war eine ganz andere Stadt. Medina war eine Stadt der Landwirtschaft, eine Stadt von Bauern, war eine Stadt von Grünflächen, war eine Stadt von Palmen. Das klingt zwar auf den ersten Anblick, das hört sich zwar schön an und so, aber wenn man gewohnt ist, in einer Stadt zu wohnen wie Mekka, fällt es einem schwer, umzusiedeln in eine andere Stadt. Und dort waren eben unzählig viele Palmen und auch die Luftfeuchtigkeit in Medina ist höher als die Luftfeuchtigkeit in Mekka. Und das hat dazu geführt, dass viele von den Muhajirin krank geworden sind und an Fieber gelitten haben und unter ihnen Abu Bakr und Bilal, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Offensichtlich hat er jetzt das folgende Dua gesprochen, damit Allah azza wa jall ihnen das Leben in Medina leichter macht. Er sagte, Allahumma habbib ilayna al-Madinata kahubbina Makkata au ashad. Das heißt, oh Allah, mach uns die Stadt Medina so lieb, wie wir Mekka geliebt haben oder noch mehr. Lass uns Medina genauso lieben, wie wir Mekka geliebt haben, gemocht haben oder noch mehr. Wasahihha. Und er sagte dann, und mach es zu uns für eine, zu einer gesunden Stadt. Mach sie sauber, mach sie gesund für uns. Warum er das gesagt hat, werdet ihr gleich sehen. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا. Und segne ihren Sa' und ihren Mudd. Sa' und Mudd sind einfach zwei Maßeinheiten, mit denen man gemessen hat, mit denen man eine bestimmte, wie man zum Beispiel heutzutage Kilogramm misst oder Liter oder Ster. All diese Maßeinheiten, damals gab es eben Sa' und Mudd. Ja, das sind verschiedene Maßeinheiten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eben Dua gemacht, dass Allah den Sa' und den Mudd gesegnet segnet und deswegen ist er bis an den heutigen Tag gesegnet im Vergleich zu allen anderen Städten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann وَنْقُلْ حُمَّاهَا فَجْعَلْهَا بِالْجُحْفَ. Und die Krankheit, die dort vorhanden ist, auf Arabisch Humma. Humma, liebe Geschwister, kann bedeuten Fieberkrankheit oder was auch immer. Manche Gelehrte sagen, gemeint ist hier Malaria. Manche sagen, gemeint ist hier Malaria, die dort ausgebrochen war in der Stadt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Dua, dass diese Krankheit, die dort ausgebrochen war, die Malaria-Krankheit, dass sie transportiert werden soll von Medina in eine andere Stadt nach Juhfa. Von Medina nach Juhfa. Juhfa, was ist Juhfa? Juhfa, liebe Geschwister, ist eine Ortschaft und das ist der Miqat der Leute, die aus Damaskus kommen. Das heißt, die Leute, die aus Damaskus kommen, wenn sie zu Hajj kommen oder zu Umrah kommen, müssen sie bei der Ortschaft Juhfa, dort müssen sie den Ihram anlegen. Das heißt, ihre Ihram-Kleidung anlegen und sie müssen dort in den Weihezustand übertreten, wenn sie Hajj oder Umrah machen wollen. Das heißt, sie dürfen diesen Ortschaft nicht überqueren, bis sie nicht die Absicht gefasst haben, eine Hajj oder Umrah zu machen, falls sie eine Hajj oder Umrah machen wollen. Aber diese Ortschaft darf man nicht überschreiten. Und diese Ortschaft hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht, dass dorthin diese Krankheit hin transportiert werden soll, sodass damals jede Person, die dann aus Damaskus kam, aus Syrien kam, aus Ägypten kam oder aus Marokko kam, alle müssten diesen Weg gehen. Und die Leute sind dann nicht mehr nach Juhfa gegangen, logischerweise, weil dort dann plötzlich die Krankheit war. Ja? Und so wurde sozusagen diese Stadt, diese Ortschaft zu einer Stelle, an der kein Mensch mehr gehaust hat. Und die Leute sind dann ausgewichen. Statt dass sie nach Juhfa gehen, sind sie dann nach Rabir gegangen, eine Ortschaft nebenan, und haben von dort dann den Ihram, in den Ihram sind sie gegangen. Weil wenn man, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bestimmte Ortschaften, liebe Geschwister, festgesetzt, wenn man zu Hajj oder zu Umrah geht. Aber du musst nicht genau an der Ortschaft das machen. Du kannst auch, sozusagen parallel dazu in gleicher Höhe auch in den Ihram reingehen. Du musst nicht in der Stadt direkt gehen. Ja? Deswegen sind sie nach Rabir ausgewichen. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar Dua gemacht, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum diese Hijra durchstehen. Hijra ist die Auswanderung. Er sagt, Allahumma imdi li ashabi hijratahum. Das heißt, O Allah, lass die Hijra meiner Freunde fortlaufen oder gelten. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ Und lass sie nicht auf ihren Fersen kehrt machen. Wie der Prophet gesagt hat, Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari. Den Muhajirin, wie gesagt haben, ihr müsst euch vorstellen, eine Schar von Muslimen wandert aus einer Stadt aus in eine andere. Sie hinterlassen alles. Sie hinterlassen nicht nur ihr Vermögen, sogar teilweise ihre Familien, ihre Häuser, ihre Grundstücke und alles, was sie haben, sondern auch eine ganz entscheidende wirtschaftliche Sache. Sie sind plötzlich alle arbeitslos, weil sie hatten dort, waren sie Händler und sie haben jetzt alles verloren. Sie können nicht einfach eingesetzt werden auf dem Feld oder was auch immer, weil sie eben sich nicht auskennen in der Landwirtschaft. Doch diese, liebe Geschwister, diese Problematik, die sie erlebt haben in Medina, die haben sie überwunden, wodurch? Durch ihre Aqidah, durch ihren Iman. Zusammen mit den Ansar, die Problematik haben ja alle geteilt. Ja? Die Ansar mussten den Muhajirin helfen. Und diese Problematik haben sie alle überwunden durch ihre Geschwisterschaft, durch die Brüderlichkeit im Islam. Die Hijra, die wurde dann für jeden einzelnen Muslim damals, der dazu imstande war, zur Pflicht. Damit er den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt. Und damit sie sich gegenseitig auch dort trösten. Und ihr wisst ja, man sagt auch im Deutschen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Das heißt also, wenn dich ein Unglück trifft, du bist aber nicht der Einzige, du weißt, dein Bruder, alle neben dir haben das gleiche Unglück getroffen, dann plötzlich, Alhamdulillah, fällt dir das Ganze leicht und es ist kein Problem mehr für dich. Ja? Das heißt zum Beispiel, wenn in deiner Familie jemand stirbt, du bist ein Einzelkind und deine beiden Eltern sind gestorben, dann fällt dir das einfach schwierig, weil du jetzt alleine bist, auf dich ganz allein gestellt. Aber wenn du zum Beispiel Geschwister hast, 2, 3 und ältere und jüngere und alle geht so wie dir, dann natürlich fällt dir das Ganze einfach und man tröstet sich gegenseitig. Nachdem natürlich Makka, wir greifen jetzt kurz ein bisschen vor, nachdem Makka befreit worden ist, auf Arabisch sagt man befreit worden ist, geöffnet worden ist sozusagen für den Islam, ist natürlich die Hijra hat aufgehört. Das heißt, die Hijra von Mekka nach Medina hat aufgehört, weil als Mekka dann eine islamische Ortschaft geworden ist, gab es keinen Sinn mehr, warum man nach auswandern sollte von Mekka nach Medina. Und weil die Fitna ja auch aufgehört hat. Die Fitna, die Verführung, die es gegeben hat für die Muslime in ihrem Glauben, war ja, dass man sie versucht hat, vom Islam wieder abzubringen. Und diese Fitna, diese Verführung, dieses Unheil, war der Grund dafür, dass sie auswandern mussten. Weil wenn sie nicht ausgewandert wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wie es bei manchen passiert ist, dass sie rückfällig geworden sind. Wenn wir ein Urteil haben, egal was es ist, und wir die Ursache dieses Urteils kennen, wir wissen also, was ist ein Urteil? Ein Urteil heißt halal, ein Urteil heißt zum Beispiel wajib oder haram. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben verschiedene Urteile, 5 verschiedene Urteile im Fiqh. Aber 2 davon ist Haram und Wajib. So. Jeder von euch weiß, was Haram heißt und was Wajib heißt. Wenn wir jetzt uns betrachten, was war der Grund, warum sie auswandern mussten, dann finden wir, der Grund war die Angst davor, rückfällig zu werden. Oder anders ausgedrückt, sie konnten ihre Religion nicht ausleben, weil man hätte sie unterdrückt und man hätte sie getötet und man hätte sie gefoltert. Wenn also das der Grund ist, warum sie auswandern mussten, dann müssen wir sagen, wenn dieser Grund nicht mehr da ist, wenn dieser Grund nicht mehr gegeben ist, dann ist die Auswanderung auch keine Pflicht mehr. Das ist genauso wie zum Beispiel beim Alkohol. Der Alkohol, liebe Geschwister, der ist nicht verboten, weil er Alkohol heißt. Weil es gibt viele Stoffe, die heißen Alkohol. Sondern Alkohol ist verboten, warum? Weil er berauscht. Das ist sozusagen die Ursache dafür, dass dieser Stoff verboten worden ist. Das heißt, wenn jemand einen Stoff bringt, der heißt Alkohol, und der berauscht gar nicht, ja, dann können wir nicht sagen, dass der verboten ist. Weil es ist ja nur ein Name. Ich kann ja einen Namen geben, wie ich will. Umgekehrt genauso. Manche Leute, sie nehmen Alkohol, Khamr, auf Arabisch Khamr, ja, oder Wein, und sie geben ihm einen anderen Namen. Dann sagen wir genau das Gleiche. Der Name spielt keine Rolle, sondern uns interessiert die Substanz an sich. Die Sache macht berauschend, dann ist egal, ob du das Champagner nennst, oder ob du das Bier nennst, oder ob du das Wein nennst, oder ob du das Weingeist nennst. Vollkommen egal. Alles das Gleiche. Das heißt, dass diese Ursache auf Arabisch nennt man Illa. Deswegen, als dann Mekka befreit worden war, und Mekka ein islamisches Land geworden ist, haben die Leute keine Angst mehr gehabt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, La hijrata ba'da al-fath. Er sagte, nach der Befreiung von Mekka gibt es keine Hijra mehr. Ja? Das heißt also, jetzt, wenn jetzt jemand noch auf die Idee kommt, bis an den heutigen Tag, stellt mal vor, jemand kommt in Mekka auf die Idee, ein Mekkaner sagt, ich möchte auch einer von den Muhajirin werden, ich wandere nach Medina aus. Das macht keinen Sinn, weil das ist alles schon islamisches Land geworden und es gibt keine Verführung mehr im Glauben. Egal wo du dort dich auf der arabischen Halbinsel heutzutage Alhamdulillah aufhältst, es gibt keine Verführung mehr, möge Allah es auch so bestehen lassen. Deswegen sagte Al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, einer der Gelehrten des Hanbalitischen Madhab, er sagte, إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لا يترجى من دخول غيره في لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. أزكت رحمه الله تعالى ابن حجر zitiert aus Fath al-Bari, dass Al-Mawardi folgendes gesagt hat: Deswegen, wenn jemand imstande ist, seine Religion auszuüben in einem Land, in einem nicht-muslimischen Land, dann ist dieses Land für ihn in Wirklichkeit ein islamisches Land. Und der Aufenthalt in diesem Land für ihn ist sogar besser für ihn, als woanders hinzugehen, denn dadurch gibt es die Hoffnung, dass andere Menschen in den Islam eintreten. Denn dadurch gibt es die Hoffnung, dass natürlich, liebe Geschwister, wie gesagt, unter den zwei Bedingungen, die der Mann gesagt hat, einmal, dass man imstande ist, seine Religion auszuüben und dass man nicht Verbotenes begeht, nur weil man sich in einem nicht-muslimischen Land befindet. Das heißt also, man kann nicht sagen, ich bleibe in einem nicht-muslimischen Land, auch wenn ich sozusagen in Kauf nehmen muss, dass ich bestimmte Dinge meiner Religion beiseite stellen muss. Nein, das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern gemeint ist hier eine Person, die ihre Religion ausleben kann und, wie er sagte, das heißt, ausleben kann auch nach außen hin. Warum? Weil man dadurch Hoffnung hat, dass andere Menschen in den Islam eintreten, wie er gesagt hat. Diese Auswanderung, die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war so wertvoll, liebe Geschwister, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, als er Khalifa war, haben die Muslime sich überlegt, welchen Zeitpunkt sollen wir definieren als den Anfang unserer Zeitrechnung. Ja, die Christen haben sich überlegt, haben sich gesagt, wir nehmen einfach die Geburt Christi. Die Muslime haben sich überlegt und sie haben sich dann geeinigt darauf, dass sie die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina als dasjenige Argument nehmen oder dasjenige historische Ereignis setzen, das so wichtig war, dass wir da die islamische Datierung beginnen. Warum? Weil nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sich vieles verändert und die Muslime sind zu einer Supermacht geworden, die, nachdem sie in Mekka Angst gehabt haben, sind sie so stark geworden, dass die zwei größten Reiche der damaligen Welt, und zwar das Römische Reich und das Persische Reich, Angst bekommen haben vor den Muslimen. Aber all dies hat erst angefangen, natürlich mit viel Geduld in Mekka 13 Jahre lang und danach. Und gleichzeitig hat die Vorbereitung in Medina angefangen, wie wir gesagt haben. Könnt ihr euch noch erinnern an die zwei Treueschwure, die Leute aus Medina geleistet haben, in Mekka beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben dort den Islam verbreitet. Und der Islam ist in jedes Haus eingedrungen, bis als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, es kein Haus mehr gab, in dem es keine Muslime mehr gab. Jetzt ist die Auswanderung, liebe Geschwister, quasi beendet. Und wir gehen über zu einem großen, wichtigen Teil. Und zwar, jetzt gehen wir über zu der medinensischen Periode. Die medinensische Periode, oder Medina, betrachten wir erstmal Medina, können wir uns betrachten vor der Auswanderung oder sogar vor dem Islam und danach der Auswanderung, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam dorthin ausgewandert ist. Ihr wisst, dass die Stadt Medina nicht immer Medina hieß, sondern sie hieß zu Beginn Yathrib. Der Name Yathrib war der Name dieser Stadt, der später dann geändert worden ist in Al-Medina. Medina, liebe Geschwister, war nichts anderes als eine fruchtbare Oase. Ein fruchtbares großes Tal, oder ein fruchtbare Oase besser gesagt, ein fruchtbares Stück Land, an dem sich viele Gewässer und Brunnen befanden. Dieses Gebiet ist umzingelt von einem Lavagebiet. Bis an den heutigen Tag, wenn du dorthin fliegst mit dem Flugzeug, findest du eine riesige schwarze, dunkelschwarze Fläche. Das alles sind Lavagebiete von früher also. Das ist jetzt, haben wir kein, also, das ist nichts mehr Aktives dort. Aber die meisten Gebiete natürlich davon sind bebaut, sodass du nicht mehr diesen schwarzen Lavagestein mehr sehen kannst. Aber es gibt noch fürstens einiges davon zu sehen, wie ich gesagt habe. In der Stadt Medina gibt es bestimmte Gebiete, die man kennen sollte. Und zu anderem gehört, unter anderem gehört dazu der Berg Uhud, da wo die berühmte Schlacht von Uhud stattgefunden hat. Das ist im Norden der Stadt. Und ebenso der Berg Ir im Süden der Stadt, im südwestlichen Teil der Stadt. Denn diese Berge spielen eine große Rolle für bestimmte historische Begebenheiten. Und der Stadt und der Berg Ir, Thawr und Ir, sind die zwei Berge, die die Stadt begrenzen. Also nicht die Stadt, sondern die heilige Zone begrenzen, Al-Haram. Ihr wisst, es gibt zwei Haram, einen Mekka und einen Medina. Und beide sind begrenzt durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgegeben. Und eine davon, und in Medina sind es eben diese zwei Berge, Ir und Thawr. Dann gibt es auch verschiedene Täler, die auch in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam Erwähnung finden. Einer davon ist eben Mudaynib und Mahzur und Aqiq und Bathan oder Buthan. Auch das ist, damit man, wenn man das in den Hadithen liest, dann weiß man, woher das in Wirklichkeit kommt. Yathrib, der Name dieser alten Stadt, findet in der alten Literatur, das heißt der vorislamischen Literatur, wenig Erwähnung, bis keine Erwähnung. Erst je näher man sich rückt an die islamische Periode, weil ihr wisst, das Unglaubliche am Islam ist, dass er oder die Gelehrten des Islam alles, was passiert ist zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch kurz vorher und danach sowieso aufgeschrieben haben und in Büchern verfasst haben und geordnet haben und auch geschrieben haben, von wem sie dieses Ereignis gehört haben und wer das erzählt hat und so weiter und so fort, hat sich eine ganze Wissenschaft entwickelt, Wissenschaft der Überlieferung entwickelt. Das hat es aber erst, wie gesagt, seit dem Islam gegeben. Vorher haben sich die Leute wenig darum gekümmert. Wenn ihr zum Beispiel zurückschaut auf die christliche Literatur, die Christen hätten das Gleiche machen können. Sie hätten aufschreiben können, was Jesus gesagt hat. Dann hätten die Jünger kommen können und hätten gesagt, Jesus hat das gesagt. Dann hätten sie es den, sozusagen den Tabi'in weiter lehren können und die danach und die danach. Und dann hätten wir bis an den heutigen Tag Überlieferungsketten, Sanad, wie bei den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von Isa a.s. bis zur heutigen Zeit. Wäre auch möglich gewesen. Aber das haben die Christen nicht gemacht. Das haben die Christen nicht gemacht. Und das gehört auch zur Weisheit Allahs, damit jetzt heutzutage keiner sich stützt mehr auf das, was damals geschehen ist. Sondern das Einzige, was relevant ist, was zählt, ist das eben, was über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Jetzt wollen wir ein bisschen über die verschiedenen Gruppen oder Stämme sprechen, die es in Medina gegeben hat. In Medina, liebe Geschwister, hat es verschiedene Gruppierungen gegeben, verschiedene Stämme gegeben. Auf der einen Seite die ursprünglichen Araber und auf der anderen Seite die hinzugewanderten Juden oder Kinder Israels. Die Kinder Israels, die Juden, sind dorthin gewandert nach Yathrib, so ist eben der alte Name. Man sagt, ab dem 1. und 2. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung. Nachdem eben die Römer das Gebiet von Syrien und Ägypten im 1. Jahrhundert, vor Christus sogar, besetzt haben. Dadurch hat man die Juden von dort vertrieben und sie haben sich neues Land gesucht und wollten auf neuem Boden Grund fassen. Und sie haben sich dann eben die arabische Halbinsel gewählt, weil diese arabische Halbinsel weit entfernt war von dem Imperialismus der Römer der damaligen Zeit. Die Christen, die Juden dort sozusagen vertrieben haben und geschlachtet haben. Und deswegen sind sie ausgewandert nach Arabien, wo die Römer und die Perser keinen Einfluss darauf gehabt haben. Also ich meine die Römer, wo die Römer keinen Einfluss darauf gehabt haben. Es gibt verschiedene Stämme. Wir haben einmal die Banu An-Nadir, dann haben wir die Banu Qurayza. Und beide haben sich in Yathrib dort niedergelassen. Die Namen sind nicht schlecht, dass man sie sich merkt, weil sie eben auch in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine große Rolle spielen und auch bei uns in der Sira eine große Rolle spielen. Sie haben sich dort niedergelassen aufgrund der Fruchtbarkeit der Erde. Ein zweiter Grund ist, dass die Stadt ein wichtiger Handelszentrum war für die Karawanen von damals auch, die nach Damaskus hin und zurück gegangen sind. Aber nicht vergessen, der entscheidende Punkt, einer der wichtigsten Punkte, warum natürlich die Juden ausgerechnet nach Medina gekommen sind, ist und bleibt, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwartet haben. Und sie haben gewusst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort kommen wird. Dann gibt es noch andere jüdische Gruppen dort, einmal die Banu Qaynuqa', wobei manche sagen, dass die Banu Qaynuqa' eine ursprünglich arabische Sippe ist und andere, die jüdisch geworden sind, und andere sagen, sie sind dorthin zugewandert, ist aber alles Jacke wie Hose. Dann, liebe Geschwister, sollten wir wissen, dass die Juden also quasi vor den anderen Stämmen dort gewesen sind. Wir haben auf der einen Seite haben wir die paar jüdischen Stämme. Und dann haben wir auf der anderen Seite Al-Aus und Al-Khazraj, über die wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Die Aus und die Khazraj, die kamen dann erst später hinzu. Die Juden dort, liebe Geschwister, sie haben ihr eigenes Wirtschaftssystem aufgebaut. Und das Wichtigste an ihrem Wirtschaftssystem war, und was ihr Hauptkapital ausgemacht hat, war eben der Handel mit den Zinsen. Der Handel mit den Zinsen war schon damals verboten, das wurde auch den Juden schon damals verboten. Nur sie haben sich eben gesagt, mit den anderen können wir es ja ruhig machen. Das heißt, wir verbieten es uns selbst, unter Juden machen wir es nicht, aber mit den anderen Ungläubigen können wir das ruhig machen. Ja? Und das ist die gleiche Sichtweise, die auch viele Muslime heutzutage haben. Wir sagen also, betrügen darf ich nicht mit Muslimen, aber wenn es um Nicht-Muslime geht, dann darf ich ruhig sozusagen ohne Ticket einsteigen und darf ich ruhig klauen, darf ich ruhig betrügen, darf ich ruhig Zinsgeschäfte eingehen, weil ich sowieso von denen alles nehmen darf und so weiter und so fort. Ja? Also diese Sichtweise, diese jüdische Sichtweise haben viele Muslime leider auch. Ja? Und nicht nur diese, sondern auch verschiedene andere jüdische. Aber das war eben einer der zentralen Einnahmequellen für die Juden damals. Und ihr wisst, das Zinsgeschäft ist ein verfluchtes Zinsgeschäft und ist ein verbotenes Zinsgeschäft. Es ist ein Zinsgeschäft, das Allah subhanahu wa ta'ala strengstens verboten hat. Und er hat sogar subhanahu wa ta'ala den Krieg angekündigt für jeden Menschen, der mit Zinsen handelt. Und die Menschen machen es aber trotzdem und sie merken sogar, zumindest die Spezialisten der Wirtschaft, das heißt Wirtschaftsexperten, sie wissen, wie schlecht dieses Zinssystem ist. Ja? Und sie wissen, welche Auswirkungen das hat auf die Wirtschaftslage. Und was sie im Jenseits erwartet, ist noch viel schlimmer.